Und diese heilige Erde von innen her, von dem polaren Licht der schwarzen Sonne erleuchtet, dieses Land des Morgensterns, o Jehue, und des Warnzeichens des grünen Strahls durch esoterische Polarisation, wird die unheilverkündenden Angriffe des Herrn der Schatten, Vertreter des Chaos, zu ertragen haben. Es ist wahr, auf der Oberfläche dieser sichtbaren Erde sind das seine Gebiete. Die ganze Gegend ist eine leichte Beute, weil sie die untere Zone des Planeten symbolisiert, wo die mächtigen Kräfte der Libido kreisen und herrschen. Hier befindet sich das Geschlecht des Planeten, die Chakras Muladhara und Svadhisthana, das lebendige Wesen, das die physische und sichtbare Erde ist. In ihrem Reich bewegen wir uns. Nur durch die Einweihung werden wir überleben und siegen können. Anderenfalls werden uns die furchtbaren Schwingungen dieser südpolaren Zone zerstören mitsamt unseren Träumen, wie alle Generationen derjenigen Menschen, die hier gelebt haben. Nur die Verklärung der Landschaft, die Befreiung der Riesenfelsen der Anden, die Einweihungsverwandlung, die Auferstehung nach dem mystischen Tod, die Begegnung mit den Eingängen zur verzauberten Stadt, zum Erdinnern, zu den Oasen der Antarktis, die Verwandlung des Menschen in Gott, in den totalen Menschen, werden es möglich machen, zu überleben und unsterblich zu werden. Dies ist der Weg des Gral der Anden, ist die kriegerische und mannhafte Einweihung des esoterischen Hitlerismus. Weil mir dies alles bekannt war, wunderte ich mich schon nicht mehr über die dramatischen Ereignisse, die zum unheilvollen Ende des chilenischen Narzissmus und der Person des charismatischen Chefs geführt haben. Um dies besser zu empfinden und zu begreifen, wird eine Jahrhundertperspektive, vielleicht sogar ganze Zeitalter, vonnöten sein. Denn wenn dies die heilige Zone des Planeten war, wo die weißen hyperboreischen Götter, die Venuschen, die Scharen Luzifers, um diesen und keinen anderen Namen zu gebrauchen, weil sie den meisten unbekannt sind, die der Mama Oklo, der Kontixi Huiracocha und Quetzalcoatl, die Parzivals und der Templer Zuflucht gefunden haben, dann war es unvermeidlich, dass auch ihre Mondfeinde hier erschienen, die sie im gesamten Universum bekämpfen. Nur mit diesem Verständnis ist es möglich, den geheimen Grund des Kreuzzuges, den man Entdeckung Amerikas nannte, zu erahnen. Man wusste bereits, dass die Wikinger auf den Spuren der Hyperboreer in diese Gegend der Welt gekommen waren. Große arische Zivilisationszentren, die wiedergeborenen Götter, die zweimal Geborenen wieder aufbauten und erbauten, Tiahuanaku und Atumarunas und andere, dort wo heute Mexiko und das Land der Mayas ist. Es sind die Zivilisationen des Quetzalcoatl, der gefiederten Schlange. Kolumbus, der Jude war, hat eine geheime Mission erfüllt. In Portugal brachte er Karten von Wikinger- und bretonischen Expeditionen in seinen Besitz. Seine Entdeckungsreise war in Wirklichkeit eine Wiederentdeckung und wurde auch nicht mit den Juwelen der Krone von Spanien finanziert, sondern mit Geld seiner jüdischen Artgenossen, die ihn in geheimer Mission gesandt hatten, den Spuren derjenigen folgend, die die Aufenthaltsorte der weißen Götter und des Gral wiedergefunden hatten. Die dunkelste Epoche schritt in ihrer Involution mit Beschleunigung voran. Die Vertreter des Lichts in dieser Welt wussten bereits, dass sie nach der Zerstörung der Templer und nach dem Dreißigjährigen Krieg nichts mehr machen konnten, außer den Gral zu beschützen und darauf zu warten, dass die große Welle alles untertaucht. Allein nach weiteren 700 Jahren wird der Lorbeerbaum wieder blühen, wie die Katharer sagen. Und einen neuen Versuch würde man mit der Inkarnation eines Avatar machen, um Erfolg im Verlust zu haben, innerhalb der unheilvollen Schatten des Kali-Yuga. Die Karten von Amerika und seiner ozeanischen Routen wurden in den portugiesischen Archiven gefunden, weil die Templer nach Portugal geflüchtet waren. Das portugiesische Imperium, eine wunderbare Angelegenheit, war den Templern zu verdanken. Es war auch ein Schiff mit der Flagge der Templer, das Parzival mit dem Gral in ein Land des Westens brachte, des geheimen Westens, in welchem die schwarze Sonne der Polarnacht nie untergeht. woher er niemals wiederkehrte, wie die Legende zu berichten weiß. Wie das Glück eines verhängnisvollen Gesetzes ist es, wohin das Licht geht, dahin geht auch der Schatten. Je mehr Licht, umso mehr Schatten. Deswegen gingen die Juden wie hypnotisiert, schlafwandelnd, dem leuchtenden Strahl nach, um zu versuchen, ihn zu löschen. Schon vor der physischen Endzerstörung des Planeten. Sie wissen nicht, oder vielleicht doch, dass diese Zerstörung genau den endgültigen Sieg des Lichtes bedeutet, eines neuen Lichtes, einer neuen Sonne und das Verschwinden ihres Reiches der Finsternis. Es wird die Wiederkehr des goldenen Zeitalters des Kalki, des Führers von den antarktischen Oasen des Erdinneren aus sein, die Auferstehung der Götter, des Menschengottes. Als ich mich als Botschafter in Wien befand, erhielt ich von meiner Regierung die Anweisung, Kontakt aufzunehmen mit diesem unheilvollen Juden, dem man nachsagte, ein Denunziant im Dienste der Gestapo gewesen zu sein, Simon Wiesenthal, der öffentlich Erklärungen über Martin Bormann abgegeben und versichert hatte, dass dieser sich in Chile befände und ein chilenischer Diplomat, anscheinend war Enrique Bello damit gemeint, der niemals Diplomat gewesen ist, ihm angeboten hätte, ihm dessen Pass zu verkaufen. Ich gebe den Namen Bellos an, weil sein Tod auch sehr plötzlich in einem Land Osteuropas eingetreten war. Bello war Marxist. Ich weigerte mich, mit Wiesenthal zusammenzutreffen und habe mich auch durch keinerlei Druck von Santiago beugen lassen. Nun gut, in jener Zeit hat dieser Jude ein Buch über Lateinamerika veröffentlicht, in welchem er behauptet, dass das Land von seinen Artgenossen entdeckt worden sei. Nur dunkle Machenschaften können ihn dazu bewogen haben.